Möglichkeit wäre es, dass die Besitzer anderer Geschäfte deutsche Friseure bitten, sie bei der Namensfindung zu unterstützen. Die Friseure zeigen nämlich, wie kreativ sie auch für andere sein könnten, indem sie bei der Namenswahl auch mit anderen Ausdrücken aus der Welt des Haarschneidens spielen. So gibt es in Deutschland zum Beispiel Läden, die Come In, Phoenix oder Pony and Clyde heißen. Auch alles sehr, sehr lustige Namen, die man vielleicht sogar urheberrechtlich schützen sollte. Mein Kollege Wolfgang, Mitte 50, hat sich auch von diesen wahnsinnigen Haarwitzen anstecken lassen. Er war neulich beim Friseur am Bahnhof in Rüsselsheim, einer Kleinstadt in der Nähe von Frankfurt, mit sehr hohem Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Es war kurz vor Ladenschluss. Und als er die bärtigen jungen Männer vor der Tür fragte, ob sie ihm heute noch schnell die Haare schneiden können, deutete einer von ihnen auf den Sessel und sagte ganz herzlich: »Setz du dich, Bruder!« Während er Wolfgang die Haare schnitt, unterhielt er sich weiter mit seinen Freunden auf Arabisch. Unter sich nannten sie sich Habibi, also mein Lieber. Da schlug mein Kollege vor, sie könnten ihren Laden doch Har-Bibi nennen.